We're all living in America, America, it's wunderbar. We're all living in America, America, America. We're all living in America, America, it's wunderbar. We're all living in America, America, America. Wenn ihr tanzt wird, will ich führen, auch wenn ihr euch alleine dreht. Lasst euch ein wenig kontrollieren, ich zeige euch, wie's richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen, die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus und vor Paris steht Mickey Maus. We're